die Heidbauern. Pump ist ein Teich oder Tümpel, Ried ist Rohr, Plagge ist die Heidscholle, Grall bedeutet frisch und klar, Weifen ist Schlagen, Brägen ist Hirn, auch Schädel, Wiking ist Wittekind, rohes Mett ist gehacktes Fleisch, Halsbeke ist Halsbach, die große Fähre ist Pferden an der Aller, Heitscher ist der Heidbauer, Kopfheister ist Kopfüber, Sattelmeier ist ein Bauer, der in Kriegsfällen ein Pferd zu stellen hat. Anmeiern ist lehnspflichtig machen, Kuhle ist eine Grube, Beiroden heißt eingraben, Koppelweg ist ein Feldweg, Sternschnuppe ist eine gallertartige Masse, entweder Gallertflechten oder die Eileiter von Fröschen, die von Iltissen oder Reihern wieder ausgewirkt sind. Schillebold ist eine Wasserjungfer, ein Buttervogel ist ein Schmetterling, Pest- und Sterbevögel, unregelmäßig erscheinende nordische Vögel wie Kreuzschnabel, Seidenschwanz, Nusshäher. Brummelbeere ist die Brombeere, das Brummelbeerlied, ein bekanntes altes Lied, das folgendermaßen beginnt. Es wollt ein Mädchen früh aufstehen, wohl 3-4 Stündlein vor Tag.